Aufzeichnung läuft. Dann kannst du auch gleich anfangen, heute hast du. Oh, das war lieb von dir. Was aber schlecht ist, weil ich die mir die Notizen nicht aufgeschrieben habe, war. Genau. Ja, also heute ist Helfertreffen. SKP Backoffice Antragskommission. Wir wollen heute allgemein besprechen, was euch so erwartet, die Teams durchsprechen, Befindlichkeitsrunde etc. Und auch ein bisschen erzählen, was uns in Flyen erwartet. Jetzt muss ich gerade mal die alte TO raussuchen. Das ist dann die falsche. Genau, zunächst mal, wir werden in Flyen den gleichen Aufbau oder ein klein wenig reduzierten Aufbau wie beim BPT in Bochum haben. Wir haben einen Shitstorm-Kristallisationspunkt, das ist... Das ist Sven, Krisch und Kevin. Genau, am SKP schlagen sozusagen alle erstmal auf. Eure Aufgabe ist, jede Situation, die da kommt, zu entschärfen und die Leute an die Stellen zu verteilen, an denen sie ja weitergeholfen bekommen. Im Wesentlichen bedeutet das, rechtliche Anfragen oder sowas werden zum Beispiel an den JVD abgegeben. GO-Anträge und ähnliches werden an die Antragskommission weitergeleitet und ja, für alle anderen Sachen müsst ihr halt irgendwie flexibel eine entsprechende Lösung finden. Habt ihr zu dem, was eure Aufgabe umfasst, irgendwelche Fragen? Also ihr seid auch nicht ganz alleine. Da wird auch die Antragskommission und der JVD auch dort sitzen. Der Platz wird links von der Bühne aus in Bühnenrichtung, Blickrichtung gesehen, aufgebaut. Und damit wird der Aufgang auch zur Bühne von der Seite zumindest mal gesperrt. Mitzubringen habt ihr auf jeden Fall, das gilt auch für diejenigen, die in der Antragskommission sind, Laptop und wenn es geht auch alles an LAN-Kabeln, was ihr daheim rumfliegen habt und was ihr irgendwo rausrupfen könnt. ja. Anträge und ähnliches werden auch am SKP abgegeben und die reicht dann im Endeffekt weiter an die Antragskommission, die das dann ins VL-Tool klopft. Um es kurz abzukürzen, das VL-Tool können wir heute nicht anschauen aufgrund von Verbindungsproblemen bei Dave. Die Links geben wir euch noch, da schaut ihr auf jeden Fall noch rein. Und klickt euch mal durch. Im Endeffekt ist es total simpel. Bei Fragen, dann fragt auf jeden Fall. Ja, zu den Sachen, die wir mitbringen müssen, würde ich dann nachher noch kommen. Da gibt es einige Sachen, die für alle gleich sind. Ja. Dann, genau, Antragskommission. Ihr seid sozusagen unsere... Also, die Antragskommission arbeitet im Wesentlichen der Versammlungsleitung zu. Wir können leider jetzt natürlich gerade das Tool nicht zeigen. Das heißt, das müssen wir dann separat mit euch nochmal machen. Es gibt ein Versammlungsleiter-Tool, über das im Wesentlichen die Kommunikation mit der Versammlungsleitung und dem Helfer der Versammlungsleitung abläuft. Eure Aufgabe ist, GO-Anträge, TO-Änderungen und so weiter in dieses Tool einzuarbeiten. Das ist relativ einfach. Per Drag and Drop ein paar einfache Formulare. Das Ding ist in einer Viertelstunde maximal erklärt. Und damit kommuniziert ihr im Wesentlichen mit uns, die wir auf der Bühne sitzen. Ihr seid neben dem SKP. Also es kann schon mal sein, dass ihr Anlaufstelle seid, also eventuell müsst ihr dann jemanden an den SKP weiterweisen oder halt direkt damit weiterschaffen. Und ihr seid eben erste Anlaufstelle für GU-Anträge und ähnliches. Okay, was vergessen? Was? Habe ich was vergessen? Nö, also ist es so, dass konzipiert auch von dem, wie er da sitzt, dass wenn der SKP total überlaufen wird, aber die Antragskommission nur da sitzt und Däumchen dreht, dass euch da einfach auch gegenseitig ein bisschen aushilft. Und der Bokor, der Jochen, der macht einen Jurist vom Dienst, der wird dann sich da auch hauptsächlich auch aufhalten. Also sprich, ihr seid vier Leute, die da permanent sitzen. Außer ganz am Anfang und ganz am Ende, da haben wir nur drei Leute eingeplant. Ich habe mal so ganz grob einen Dienstplan erstellt. Im Endeffekt, euer Dienst geht jeweils immer nur 2 Stunden. Danach habt ihr mindestens 2 frei. In der Regel aber 4 Stunden frei und könnt ganz normal an der Versammlung teilnehmen. Wenn ihr Dienst antretet, kommt halt mal ein paar Minuten vorher her, damit das dann reibungslos gewechselt werden kann. Fragen bisher? Ich hätte eine Frage bezüglich der Einlieferung von Wahlergebnissen an den Beamer. Grundsätzlich kann ich die irgendwo rein copy-pasten. Ich habe ja gesehen, es gibt diese wunderschöne Web-GUI zum Pflegen des Beamer-Bildes. Kann man das irgendwie direkt ansprechen? Ja, also du kannst Wahlergebnisse tatsächlich auch direkt anzeigen. Ich habe die Funktion selbst noch nicht gesehen, aber es gibt eine. Die Frage ist, kann ich auch einfach drauf zugreifen und gleichzeitig online sein? Online ist eh nicht. Das Ding funktioniert so, dass du die Seiten, die Anzeigeseiten, beliebig editieren kannst. Und dann, wenn die Seite fertig ist, kannst du dann draufklicken und dann wird die auf den Beamer angezeigt. Und du kannst es auch frei entscheiden, auf welchem Beamer die angezeigt wird, falls wir mehrere haben sollten. Das heißt, ich kann mir auf dem Wahlleiterrechner quasi den Zugang zu dem Beamer-Backend auf der Weboberfläche holen, kann dann dort bei Bedarf direkt die Ergebnisse einpflegen und dann die auch entsprechend anzeigen lassen. Passt. Genau, wobei das Anzeigen wäre dann, wenn ich es richtig sehen würde, vom Arbeitsablauf Aufgabe vom Helfer der Versammlungsleitung oder vom Versammlungsleiter selbst. Ja, wer das dort formal anzeigt, ist mir eigentlich egal, nur dass man es nicht, dass wir es halt auf dem Beamer kriegen. Ja, also die Seite, wo du editierst, das warst du letztes Mal nicht dabei? Ja, nur ich habe diese Software an sich noch nie genutzt. Ich habe das sonst immer mündlich verkündet. Ja, da werden wir entweder in Flyen vorher oder vielleicht in den nächsten paar Tagen nochmal für alle, die es direkt benutzen müssen, eine kleine Einweisung machen. Ja, wobei das, ich habe es letzte Mal schon gesehen, das schaut jetzt nicht wirklich aus wie Raketenwissenschaft, von daher. Ja, oder wie gesagt, Viertelstunde. Wenn es nicht schon selbsterklärend ist. Mir schien es sehr selbsterklärend, aber ich höre natürlich gerne zu. Nati hatte noch die Frage, ob Sophie noch im Team ist. Nati, ja, sie ist noch drin, aber du wirst nichts mit ihr zu tun haben. Keine Angst, ich habe daran gedacht. Schön, dass du private Anfragen gleich noch ausplauderst, aber schön. War das privat? Anscheinend. Ich habe es nur in Durchrauschen sehen. Aber egal, ja. Gut, okay. Also dann muss ich ja nicht weiter dabei sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dir auch. Alles klar, gut, das war die Antragskommission. Was haben wir noch genau? Backoffice, das musst du erklären. Ist gestrichen, das ist mit der Antragskommission komplett zusammengelegt. Also das ist, alles. Ja, gibt nicht mehr nochmal extra, dafür haben wir nicht genügend Personal auf Deutsch gesagt. Gut. Dann haben wir damit jetzt schon bis auf den JVD. JVD wissen Bescheid. Okay, gut. Das wäre zumindest mal so der grobe organisatorische Aufbau von vorne. Den Dienstplan, kannst du den mal posten, Ducky, am besten ins Protokollpad, den vorläufigen? Kann ich eine XLS da reinposten? Nee, aber du könntest den Link zum XLS da reinposten. Ist gerade nicht online. Ich habe daran gearbeitet gerade noch. Ich lade es geschwind nebenher hoch. Mach mal weiter mit dem Bringsel. Gut, Mitbringsel. Ja, weites Feld. Wir brauchen ein paar Sachen. Wir werden in Flyen ein VL-Team-Netzwerk aufbauen. Das bedeutet, wir brauchen LAN-Kabel. Schön wären lange LAN-Kabel. Also wer besonders lange hat, mitbringen. Die werden gebraucht. Wir haben ein paar kleine Switches schon, ein, zwei. Das heißt, auch wer Switches hat, ist da natürlich willkommen. Einwurf, wenn ich kurz sagen darf, in der Landesgeschäftsstelle. Ich meine, da habe ich zwar alle meine Kabel verbaut, aber wir hatten einen Switch, der dann in Reserve ist. Hat 16 oder 24 Ports, könnte ich mitbringen. Ich habe noch einen 32-Port Hub, den ich auch noch mitbringen kann. Also es ist, ja, es kommt ein bisschen auf die Struktur drauf an, die wir bauen wollen. Im Bedarf halt 2 Tage vorher Bescheid geben und gut ist. Stopp, Martin, ausbauen brauchst echt nichts. Also wir haben effektiv 4 Switches, Hubs, wie auch immer. Die dürften, die reichen von unserer Dings her. Die haben genügend Ports, haben auf jeden Fall. Nur wenn du eins irgendwo rumfliegen hast. Also keine zu großen Umstände. Das wäre dann wirklich nur ein Backup. Mitbringen, dann haben wir auf jeden Fall noch einen im Backup. Okay. Gut, neben den Switches eben auch LAN-Kabel, alles was ihr da habt, ist nützlich, ne? Dann Laptops, sowohl der SKP als auch die Antragskommission sollten Laptops haben. Es wird euch vieles einfacher machen, Stichworte GO, TO-Anzeigen, insbesondere die aktuelle GO und TO-Anzeigen. Deshalb wollt ihr einen Laptop haben, der im Netzwerk ist. Spezieller Warnhinweis an die Apple-Benutzer, nicht alle MacBooks haben eine Ethernet-Boxe, also Vorsicht. Genau, wir haben eine wundervolle Ausstattung in Flyen. Das hat der Ducky schon ausgespäht. Wir haben eine Kaffeemaschine. An dieser Stelle wäre es dann sehr nützlich zu wissen, wer seinen Kaffee wie trinkt. Ich glaube, Ducky, du sponserst irgendwie 1 Kilogramm Kaffee oder so. Also ich bringe 1 Kilo Kaffee mit, ich bringe Filtertüten mit, ich bringe Zucker mit, das ausreichend. Bloß Milch bin ich mir unsicher. Ich trinke meinen so schwarz, dass mir die Nacht. Wer trinkt denn mit Milch, der meldet sich jetzt mal geschwind. Ich brauche eine Zahl. Ich. Ja, einen Kaffee kann man mal trinken. Ja, mit oder ohne Milch? Es geht um die Milch. Achso, mit, ja. Also wir sind bei 2. Okay, dann reichen 4 oder 5 Liter Kaffee. Für mich und was trinkt denn der Sven? Ich trinke gar nicht so viel Kaffee. Ich bin derzeit, ich werde derzeit in dem Zeug de facto ertränkt, weil Kaffee Flatrate und so. Gut, dann ist das aber auch mal geklärt. Dann habe ich eine grobe Richtung. Ich habe in den Chat habe ich den Dienstplan Spendenei verlinkt. Den könnt ihr downloaden. Ach, immer diese geschlossenen Formate bei den Piraten. Halt ja die Pappen. Ich weiß nicht, was du hast. LibreOffice kann es öffnen. OpenOffice.org auch. Scheiß auf OpenOffice. Egal, machen wir jetzt keine Tool-Diskussion. Genau. Ja, aber XLSX... Ja, es gibt noch etwas, das wird vielleicht für den SKP, ist für den SKP am interessantesten eigentlich. Es war in der Diskussion, dass es eine Awareness-Initiative bei uns geben sollte, Stichwort Creeper-Cards. In der Diskussion konnten dann allerdings die Urheber dieser Idee davon überzeugt werden, dass das keine so tolle Idee ist. Es wird daher voraussichtlich keine Creeper-Cards auf dem LPT geben. Aber die Bedingung daran war, dass die Versammlungsleitung bei entsprechenden Vorfällen durchgreift. Das bedeutet auch für den SKP, wenn bei euch was aufschlägt, ja, sehr sensibel damit umzugehen. Also sprich, es offensiv angehen sozusagen, möglichst schnell eventuell ein Versammlungsleiterteam oder ähnliches, das gerade nicht auf der Bühne ist, ansprechen und so jemanden dazu holen. Es wird möglicherweise ein Awareness-Team geben. Gibt's da inzwischen mehr, Ducky? Nö, mehr wurde mir auch noch nicht mitgeteilt. Also das steht noch im Raum. Also ich gehe aber mal davon aus, dass es eins gibt und ja. Darf ich mich kurz unbeliebt machen? Was genau ist die Aufgabe des Awareness-Teams im Gegensatz zum SKP? Der Unterschied ist im Wesentlichen, dass das Awareness-Team nicht an einem Ort sitzt. Also das Awareness-Team kümmert sich tatsächlich halt explizit um alle Fälle, bei denen sich irgendjemand dumm angemacht, diskriminiert etc. fühlt, während der SKP eigentlich direkt in die ins Versammlungsteam gehört und als erste Anlaufstelle für Probleme aller Art da ist. Also das Awareness-Team füllt quasi diese eine spezielle Sonderfunktion des SKP aus und ist mobiler. Danke. Also wie du gerade eben von Ducky ja auch bemerkt hast, das Awareness-Team gehört nicht zum Versammlungsleitungsteam. Aber wir arbeiten natürlich mit denen zusammen. Das heißt, wenn die zu uns kommen und sagen, hier das und das, dann reagieren wir da natürlich auch drauf. Fragen noch? Bei euch bearbeitet nicht gerade das Thema Familie, oder? Nein. Danke. Marco, einpflegen Anträge. Machst das du oder wer macht das? Wie? Ach so, die Satzungsänderungsanträge und so weiter und so Und so weiter. weiter, ja. Kevin und ich werden es wahrscheinlich machen. Ich brauche aber noch das Tool nochmal vom Dave. Also da folgender Hinweis. Wir verwenden ja dieses Versammlungsleiter-Tool. Und das Problem daran ist, damit das funktioniert, müssen alle Anträge, die wir haben, da eingepflegt werden. Bei den Satzungsänderungsanträgen ist das nicht weiter schwierig. Die liegen mittlerweile vor. Ich weiß nur noch nicht, ob du sie auch zugeschickt bekommen hast, Ducky, aber sie müssten da sein. Das Hauptproblem ist, dass die Programmänderungsanträge noch nicht alle vorliegen, beziehungsweise dass bis zuletzt und auch Spontaneinreichungen möglich sind. Das bedeutet insbesondere für die Antragskommission, dass ihr mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar vor Ort noch Anträge einpflegen müsst. Die Anträge stehen, also die Programmanträge stehen ganz klar hinter den Personenwahlen oder sollten es aller Wahrscheinlichkeit nach tun. Das heißt, es ist wahrscheinlich nichts, womit wir uns am Samstag beschäftigen müssen. Und die Satzungsänderungsanträge stehen ja schon fest. Also am Samstag werden wir nicht so viel Arbeit haben, aber eventuell müssen wir zwischen Samstag und Sonntag da ein klein wenig nachpflegen. Einwurf, der Killer hat schon einen Zeitplan sich überlegt. Möchtest du was dazu sagen? Ja, also ich werde auf jeden Fall auf die BW MISC eine Mail schreiben Anfang nächster Woche, dass, wenn es möglich ist, dass die Programmanträge und sonstige Anträge doch bitte bis Donnerstag nächste Woche, 20 Uhr, mache ich einfach für mich Schluss. Da ziehe ich den letzten Dump im Endeffekt. Was bis dahin eingereicht ist, kommt ins Antragsbuch. Alles, was danach ist, übernehmen wir keine Verantwortung. Später geht nicht, weil am Freitag bin ich schon im Flying und da werde ich garantiert dann nicht nochmal anfangen. Und ich hoffe, dass das meiste dann doch kommt. Es ist natürlich immer möglich, dass irgendjemand dann hergeht und sagt, hier habe ich noch einen Antrag. Also es ist aber relativ, ich schätze, es ist relativ unwahrscheinlich, dass da noch groß viel kommt. Das wird sich dann vielleicht um ein oder zwei Anträge handeln, was aber absolut kein Problem ist, die einzupflegen. Und ich bin ja dann auch vor Ort. Also sprich, wenn noch was spontan kommt, dann können wir das auf jeden Fall am Samstagabend auch noch machen. Am Samstag werden wir, so wie es aussieht, nicht zu Programmanträgen kommen. Lisa eingegangen ist gleich per Mail an Vorstand. Danke. FYI, gestern hieß es am Mannheimer Stammtisch, dass da auch noch Anträge von denen kommen. Ja, also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall nochmal aufrufen, entweder am Sonntag oder am Montag, irgendwo in der Richtung. Und was nicht da ist am Donnerstag, ist nicht da und das kommt definitiv nicht ins Antragsbuch, weil Ja, dass es ja, aus das später geht nicht. organisatorischen Gründen nicht geht, ist vollkommen klar. Ich wollte nur sagen, also es wird wahrscheinlich dann noch was kommen. Ja, also ich schaue schon öfters nach am Tag, da, ob noch was drin reinkommt. Also das sehe ich ja dann. Was auf jeden Fall auch noch ist, wir werden in diesem Netzwerk, das wir da aufbauen, auch einen IRC reinklatschen, habe ich mit Dave schon besprochen, dass wir auch bei Nachfragen an die Versammlungsleitung, ohne dass irgendjemand auf die Bühne rennen muss, kommunizieren können. Nochmal zur Erinnerung, es ist Selbstversorgung, sprich alles mitbringen, was ihr verpflegen wollt oder bestellen halt. Self-Catering aller Piratenpartei, Parteitag Stuttgart. Ja, so auf die Art. Das habe ich vergessen zu fragen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sich was warm zu machen vor Ort? Den Berg der ausgedruckten GO-Anträge anzünden und drüber halten mit dem Stöckchen. Würde ich jetzt auch sagen. Nee, ich glaube, es gibt keine Mikrowelle. Justus, vielleicht schauen wir einfach nochmal nach dem Wasserkocher. Dann kann man zumindest so 5 Minuten Futter warm machen. Oder fragt El Soldo, ob er seine Mikrowelle mitbringt. Und Kuchen haben wir ja auch. Also das Ding ist, wenn wir eine Möglichkeit hätten, was warm zu halten, dann würde ich anbieten, eventuell wieder einen Gulasch zu machen oder sowas. Garantiert ohne Pferd. Dafür, das Problem wird eher sein in die Richtung, du hast nicht genügend Besteck und du hast nicht genügend Teller und ähnliches. Und Zeit. Außer Teller sind nicht das Problem. Außer du spülst 20 Mal am Tag. Wir haben keine Zeit. Das kriege ich hin, Lisa. Nicht, wenn ich da bin. Doch, auch wenn du da bist. Nein. Gut, okay. Das könnt ihr nachher ausdiskutieren. Schon klar. Ja, ich weiß nicht, kriegst du das noch irgendwie in Erfahrung gebracht? Was weiß ich, ob es irgendwie eine Herdplatte oder sowas gibt? Also Herdplatte gibt's keine, die hätte ich gesehen. Da war doch dieses Foto von der Küche. Kann das sein, dass da in einem von den Schränken eine Mikrowelle verstaut steht oder sowas? In den Schrank? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee, die sind nur vollgestopft mit ein paar Tellern und ein paar Tassen. Ja, mein Gott, Büchsen-Ravioli kalt geht immer. Bingo! Vergiss die Axt nicht. Wir bestellen 20 Pizzen auf Kosten des Landesverbands und gut ist. Yeah! Ja, ich guck mal um, ob ich vielleicht irgendwo eine mobile Herdplatte organisiert bekomme. Also überhaupt mal so gefragt, wenn ich es organisiert bekommen würde, wer hätte denn Interesse an einem Gulasch? Gute auf österreich-ungarische Art oder dieses, was die Norddeutschen unter Gulasch verstehen? Ich bin ein Partner. Jetzt darfst du auswürfeln, wie ich koche. Ich würde es riskieren. Also wenn es da wäre, wäre ich da auch dabei, ja. Pragmatisch, sehr gut. Ich esse es nicht und ich teile damit auch nicht meinen Platz im Auto. Immer dieses Geweine. Du erinnerst dich, wie viele Blechkuchen im Auto sein müssen, ja? Ja, das gut. Gulasch ist ein einziger Topf. Gut, okay. Hat noch noch eine Sache. Wir werden ja 2 verschiedene Geschäftsordnungen oder zumindest kurzweilig haben. Nämlich die alte Geschäftsordnung vom letzten Mal und eine, die Justus und ich einbringen werden, eine neue. Die solltet ihr auf jeden Fall 1-2 Mal durchgelesen haben, bevor ihr da aufschlagt. Ihr solltet zumindest mal Bescheid wissen, was da drinnen steht. Gilt natürlich an alle. Schickst du noch mal Links zu beiden aktuellen Versionen rum? Und ist die Wahlordnung separat? Nein. Gut. Also einmal Geschäftsordnung alt. Müsste public sein, probiert mal. Es wäre schon schön, wenn es per E-Mail wäre, dann hätte man es schön in der Mailbox dann und nicht nur temporär im Chat, so meinte ich, wenn es geht. Ja, wir tun es auch ins Protokoll dazu. Es ist außerdem im VL-Teampad. Genau. Der Killer, deine Frage, ist das die neue GO, die wir schon mal angewendet haben? Das ist die Bochumer GO, aber mittlerweile ziemlich verändert. Ja, wir haben ja in, wo das, in Ulm oder in Göppingen eine GO von dir angewendet. Ist das die? Göppingen, ja. Gut, dann habe ich sie noch im Kopf. Danke. Ja, in der letzten Sitzung habe ich da auch noch ein paar Kleinigkeiten reingeschrieben. Also wirklich echt eine Kleinigkeiten. Ja, also wir müssen noch einmal drüber gehen und eine endgültige Version sozusagen draus machen. Ich weiß es nicht genau, wann wir dazu die Zeit finden, wird wohl irgendwann im Verlauf dieser Woche sein. Wir schicken dann aber nochmal eine Mail rum. Ja, weil wir werden auch noch ein, zwei Kleinigkeiten ändern, irgendwelche Quoren rausschmeißen und ja. Most notably, was jetzt endgültig rausgeflogen ist heute, ist der Antrag auf Ende der Debatte oder die Möglichkeit darauf, dass die Versammlungsleitung eine Debatte beendet. Das ist raus, das gibt es jetzt definitiv nicht mehr. Und wir überlegen gerade oder sind eigentlich schon zu dem Schluss gekommen, dass wir die Quoren für Personenwahlen auch rausnehmen komplett. Einfach weil die Situation jetzt nicht so ist, dass wir zu viele Kandidaten für irgendwelche Ämter hätten. Okay, was habt ihr noch auf dem Herzen? Sprecht euch aus. Ja, ich habe noch einen Punkt. Ich habe im S3 noch geredet, zwecks Wahlmaterialien. Das heißt Stimmkarten, Bändchen und Stimmzettel. Er hat zwar gemeint, wir können das Reservematerial nutzen, aber ganz ehrlich, da weigere ich mich. Da spende ich lieber den Betrag schaffe das Zeug neu an. Weil dann haben wir nach wie vor die Reserve, weil ich würde jetzt ungern einen Satz von 800 Stimmkarten für den Landesparteitag von 200 Leuten verschwenden, den wir jederzeit mal spontan brauchen könnten, weil irgendwie uns die Partei um die Ohren fliegt oder so, keine Ahnung, weil wir mal spontan Stimmmaterialien benötigen. Darüber hinaus habe ich geschaut, dass wir möglicherweise Stimmzettelheftchen kriegen. Wenn ich das noch hinbekomme, dann würde ich mich da auch entsprechend drum kümmern. Die sind dann vom Austeilen her bei der Akkreditierung ganz nützlich. Und ansonsten gibt es da eigentlich keine Fragezeichen mehr, was die Stimmmaterialien angeht. Gut, ist in Ordnung. Stimmzettelblöcke könnte ich schauen, was hier in Berlin alles übrig ist. Also wir hatten ja Aufstellungsversammlungen am Wochenende, haben sicherlich für 500 Leute eingekauft, es waren aber maximal 370 Leute da. Ich weiß nicht, was das tatsächlich in Berlin ist. Also ihr hattet in Berlin 302 akkreditiert, wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwie so. Das heißt, ihr hättet jetzt 200 übrig. Wenn es 220 sind, dann wäre ich schwer dafür. Ich rechne nicht mit mehr als 180 Leuten, das heißt mit entsprechender Reserve. Wenn du mir das rechtzeitig sagen kannst, wichtig wäre, dass ich es halt noch die Woche weiß. Kein Problem. Vielen Dank. Weil dann spare ich mir die Extra-Anschaffung. Wenn ich die Woche nicht mehr weiß, im Notfall, ich kann bis zu 2 Tage vorher auf jeden Fall noch gedruckte Stimmzettel besorgen. Bei der kleinen Versammlung reichen die auch aus, geht ja eh zackig. Wir haben letztes Mal, wie gesagt, die letzten Wahlgänge der Killer waren mit austeilen, 20 Minuten. Ja, klar. Gut, wir haben genug Wahlhelfer. Im Notfall packen wir die ins Gulasch rein. Wenn die uns kollabieren oder so. Ja, das wird schon werden, glaube ich. Gut, noch Fragen? Ich sehe, dem ist nicht so. Justus, weißt du noch irgendwas? Nee, nicht wirklich. Ich schicke jetzt gleich nochmal eine E-Mail rum mit dem Gulasch, dass wir das sammeln können. Keine Ahnung. Und ansonsten wäre es das auch von meiner Seite aus. Einen Einwurf hätte ich noch. Ich weiß nicht, inwieweit das rumgegangen ist. Da wäre vielleicht sinnvoll gewesen, wenn Nati dabei gewesen wäre. Wir sollten, obwohl es nicht formal unsere Aufgabe ist, dafür sorgen, dass nochmal wirklich an alle Gliederungen rausgegeben wird, dass die Bezahlstati synchron sind. Das rechnest du mal, oder das spätst du am besten mit dem L vor. Sorry, aber nicht unser Bier. Ich Ich weiß. Ich wollte es nur angesprochen haben, dass im Protokoll steht, das Versammlungsteam hat sich Gedanken drüber gemacht. Ich habe es im S3E gesagt. Ich habe das jetzt mal so einfach aufgenommen ins Protokoll. Gut, okay. Also, wenn keiner mehr was hat, dann machen wir Schicht im Schacht. Alles klar.